Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Hoffentlich hattet ihr ein gutes Wochenende und hoffentlich haben wir eine gute Woche miteinander. Heute Nacht, wie immer montags, eine offene Telefon-Talkshow hier bei uns. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir hier live in der tiefen Nacht in der Sendung reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Anrufer heißt Michael und ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Michael, ja. Warum hast du angerufen? Eigentlich hatte ich letzte Woche schon mal angerufen, gab es ein Thema, hieß es, ertappt oder sowas. Ertappt und aufgeflogen, genau. Ja, genau, aber da bin ich spät dann in die Leitung gekommen, wurde dann immer vertröstet und vertröstet und dann war die Zeit um. Umso schöner, dass du jetzt da bist. Ja, also meine Geschichte ist folgendermaßen. Ich habe also meinen jetzigen Freund auf einer sehr, sehr komischen Art kennengelernt. Mhm. Und zwar in einer Diskothek, in der ich als professionelle Drag Queen arbeite. Müssen wir, glaube ich, erklären, ne? Was eine Drag Queen ist. Drag Queen Travestie-Künstler. Travestie, also eine ganz... Also ich bin ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Genau, meistens immer ganz toll als Frau verkleidet. Ja, verkleiden also, sich die Drag Queens, ne? Ja, die Drag Queens sind, wie gesagt, schrill, bunt. Genau. Toll geschminkt, irre Frisuren, ja, tolle Kleider und sehen oft wirklich zum Verwechseln ähnlich anderen gut aussehenden Frauen. Ne? Ja, also so Perücken, so richtig bambusig. Genau, ja. Riesengroße Oberweite zum Teil. Ja. Und sehr, sehr hohe Schuhe und so. Ja. Also ein bisschen ausgeflippter als die normalen Travestiekünstler. Ja. Travestiekünstler machen ja meistens irgendwelche Damen nach, wie genau. So Liza Minnelli und so. Also in dieser äußeren Montur warst du in der Diskothek? Ja, und habe da gearbeitet. Ja. Und zwar soll ich mit einer Kollegin oder Kollege hin und her laufen und dann eben die Leute so animieren, zu trinken, zu tanzen, so ein bisschen auch als Gogo-Tänzer an. Und dann... War das ein schwules Lokal oder gemischt? Nein, es war gemischt. Es war gemischt. War gemischt, wo ich auch ehrlich gesagt am liebsten auftrete. Ja, ja. Und dann stand ich auf so einem Podest und habe auch die ganze Zeit darauf getanzt und dann ist mir irgendwann... Ja, ein Junge auf, oder was heißt Junge, ein Mann aufgefallen, der die ganze Zeit da unten saß und mich beobachtet hat und so. Und ja, er gefiel mir auch ganz nett und so. Und dann irgendwann hat es dann Pause und dann kam er zu mir und hat dann gefragt, ob wir was trinken gehen wollten. Hab gesagt, ja, gut, klar. Und dann haben wir uns an die Bar gesetzt und uns die ganze Zeit so unterhalten und so. Und irgendwann merkte ich aber, dass er nicht mitgekriegt hat, dass ich ein Mann bin. Der dachte, dass du eine ganz toll aussehende Frau bist. Ja, er erzählt auch immer, boah, Wahnsinnsfigur und die Beine und aus den Schuhen auch noch laufen können. Was für eine pikante Situation. Und dann klasse, das hat mir natürlich, ich meine, das größte Kompliment, was man ja als Drag Queen eigentlich machen kann. Und habe mir am Anfang gesagt, so das Spielchen machst du jetzt einfach mal mit. Ah ja, ah ja. Habe ihn dann also auch nicht dauernd darüber aufgeklärt und habe dann auch so meinen anderen Leuten, die mit mir waren, auch so Zeichen gegeben, dass sie auch nichts sagen sollten und so. Ja, nach dem Motto, oh, da beißt gerade einer an. Ja, genau so nach dem Motto, lasst mich mal in Ruhe, mal abwarten und... Ja, und dann? Erzähl mal. Ja, und dann einfach dieses normale Kennenlernen, was am ersten Abend so ist. Und dann merkte ich aber, dass er dann irgendwie doch immer mehr wollte. Und dann habe ich irgendwann mal so gesagt, so ein bisschen die Bremse mal ziehen und habe dann gesagt, so... Einmal ist das schön und gut, aber ich bin keine für die erste Nacht. Aha. Du hast gesagt, ich bin ein anständiges Mädchen. Ja. Ne? Natürlich. Ich sehe vielleicht nicht so aus und bin aber anständig. Da war er sehr enttäuscht vermutlich. Erstmal ja, dann hat er aber gesagt, ja gut, aber ich finde jetzt zwar klasse, weil man denkt eigentlich in diesem Outfit und gerade bei diesen Jobs denkt man, die hat man sehr schnell und er hätte jetzt da auch mit gerechnet gehabt. Das spannt uns nicht auf die Folter. Wie ist es aufgeflogen? Aufgeflogen ist es einen Monat später. Einen Monat später? Ja, wir haben uns dann noch einen Monat lang jedes Wochenende getroffen. Innerhalb der Diskothek oder auch draußen? Diskothek. Ja, und telefoniert. Aber sonst nicht. In der Diskothek, also war ich immer noch als Mädchen. Einen Monat lang getroffen in der Diskothek. In der Diskothek wenigstens mal geknutscht? Ja. Ja, das schon. Das ja, schon. Also ist so weit, wo ich es sagen konnte, da könnte es jetzt kritisch werden. Also wenn manche Hände wandern, dann müssen wir... Na klar. So, jetzt muss man sagen, stopp. Ist der Monat rumgegangen. Wie ist es dann passiert? Wie ist es dann ans Tageslicht gekommen? Ganz doof ist es dann nicht gekommen, dass ich ganz einfach das dann Streit mit einer anderen Kollegin gekriegt habe und die ist an mir vorbeigegangen und hat mir dann die Perücke vom Kopf gerissen. Oh. Und hat mich angeschubst und zack, hatte ich keinen Dutz mehr eben auf dem Kopf und die Oberweite saß auch nicht mehr da, wo sie hingehört. Das heißt, der Busen, der Kunstbusen war weggerutscht irgendwie. Ja, den hatte ich dann auf dem Knie. Ach, lieber. Ja. Und er saß neben dir? Und er saß genau gegenüber. Was für eine Katastrophe, das oder? War eine, also gut, dass ich geschminkt wäre. Also ich bin wahrscheinlich knallrot geworden. Hat er dir eine gescheuert sofort? Nein, er hat mich nur ein paar Sekunden angeguckt und ist dann aufgestanden und ist dann gegangen. Ja, verständlicherweise, ne? Wenn man sich... Und dann, wie er gegangen ist, habe ich erstmal bemerkt, was ich für eine Scheiße gemacht habe, weil er mir mittlerweile auch nicht mehr so egal war. Ja, ja. Aber ich mir ja auch nicht sicher war, ja, der hat sich mein Gott. Eine Frau verliebt. Mein ne? Gott, mein Gott. Hast du den irgendwann nochmal wieder gesehen? Wir sind zusammen. Wie bitte? Wir sind zusammen. Ihr seid jetzt zusammen? Wir sind jetzt zusammen, ja. Wie das? Wie ist das möglich? Der hat sich dann 2-3 Wochen später ist er nochmal in diese Diskothek gekommen. Ja. Und hat dann zu mir gesagt, ob wir nochmal miteinander reden können, wenn ich Pause habe oder Schluss habe. Mhm. Ich sag, ja, klar, können wir das machen. Und hat dich da in der Diskothek als Drag Queen wieder angesprochen? Ja. Da warst du wieder in deinem Kostüm. Ja, ja. Er hat gesagt, er möchte aber mit mir reden, wenn ich abgeschminkt bin und alles. Ja, ja. Ich sag, ja, gut. Okay, dann haben wir uns dann morgens eben dann getroffen und dann hat er so von sich erzählt, dass er sich eigentlich nie so ganz sicher war, ob er jetzt selber für seine Neigungen eben auf Männer oder auf Frauen steht. Ach so. Das wusste er nicht und er war eigentlich doch jetzt, eigentlich war er sich ziemlich sicher, dass er auf Männer stehen würde, aber dann hätte er mich ja gesehen und dann hätte er gedacht, er steht doch eher wieder auf Frauen. Aha. Nein, das ist aber nur eine ganz verrückte Geschichte. Da fiel dir doch aber höchstwahrscheinlich ein dicker Stein vom Herzen, ne? Ja, als er dann. Und dann hat sich das wieder so angebandelt. Ja, wir haben uns dann also von vorne und dann noch gesagt, einfach lass uns nochmal von neu kennenlernen. Ja, und dann richtig, du dann als Mann. Richtig kennenlernen, also ohne die ganze Szene, ohne Schminke. Ja. Und auch mal tagsüber, damit man auch sieht, klar, natürlich, ja. Und wie lange seid ihr jetzt zusammen, ihr beiden? Wir sind jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen. Drei, vier Monate. So. Naja, immerhin, immerhin. Und steht er denn dennoch immer noch darauf, wenn du dich als Frau aufbritzelst? Nein, er sieht, also es ist jetzt für ihn, es ist meine Arbeit. Also, das trennt er ganz klar von mir. Er geht dann abends zu nochmal mit oder so, aber er besteht ja gar nicht drauf. Ja. Nee, also ich muss jetzt nicht zu Hause hier im Pimmel sein. Warst du denn jetzt sein erster Mann? Hat er quasi sein Coming-out mit dir? Ja, also ich bin, also, ja, Beziehung, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was vorher schon mal gelaufen ist. Dieses Annäherung in der Schule oder Doktorspiele. Nein, nein, gut, nein, gut, ja. Also sagen wir mal, ist was Festeres oder mehr. Ja. Aber auf jeden Fall ein latent bisexueller Mann war es, der dann durch deine tolle Frauenerscheinung doch wieder ins Wanken kam und dachte, na, ich bin eigentlich doch hetero. Ja. Und dann, wusch, hat das Schicksal ihm dann doch nochmal einen vor die Nase gegeben und dann war ein Mann da. Ein schöner Mann stand vor ihm. Vorher war es eine schöne Frau. Ja. Ja, tolle Geschichte, Michael. Grüßen herzlich von mir und euch beiden Süßen alles Gute. Dankeschön. Ne? Viel Glück weiterhin. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Hört mal, meine Lieben, ich habe in unserer doch allseits beliebten Bild-Zeitung vorige Woche etwas gelesen. Da gibt es eine Rubrik Sex 2001, was jetzt jeder wissen will. Und da steht eine dicke Überschrift hier, darf ich beim Sex schmutzige Sachen sagen? Also diese Frage hat mich beschäftigt. Und ich würde sagen, ja, man darf beim Sex schmutzige Sachen sagen. Ich möchte jetzt gern von euch, meinem Publikum, wissen, was ihr beim Sex so sagt. Es muss ja auch nicht immer schmutzig sein. Was sagt ihr beim Sex, um euren Partner so richtig heiß zu machen, um ihn in Fahrt zu bringen? Und was findet ihr wiederum abtörnend, was jemand sagen könnte beim Sex? Also hier, die Bild-Zeitung hat so ein paar Sprüche aufgeschrieben, was vielleicht... sehr anmachen kann. Da ist einmal der klassische Satz, mitten im Liebesspiel dann auch nochmal zu sagen, ich liebe dich oder ich möchte nie wieder aus dir heraus oder du schmeckst so gut oder mit dir möchte ich alles ausprobieren. Aber da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie man jemanden vielleicht auch ein bisschen schweinischer anmachen kann. Und als Lustkiller ist hier beschrieben zum Beispiel, ja, komm Baby, komm jetzt oder jetzt entspann dich doch erstmal. Oder war ich auch gut? Und so weiter. Also, ich möchte jetzt von euch, meinem Publikum, wissen, wie macht ihr euren Sexpartner an, verbal? Mit welchen Sprüchen, mit welchen Worten? Was findet ihr geil, wenn jemand so etwas zu euch sagt? Oder was bringt euch völlig runter und was turnt euch völlig ab, wenn jemand ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz beim Sex zu euch sagt? Erzählt mir das, würde mich sehr interessieren. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt aber geht's weiter mit Gerd und Gabi, die dazu noch nichts sagen können, weil ich es ja nur gerade erstmal euch gesagt habe. 53 Jahre alt, die beiden, hallo. Hallo, grüß dich Jörg. Ja, Gerd. Nicht beide 53, mal erstmal vorweg. Aha. Du bist aber der Gerd und du bist 53 Jahre alt. Nein, ich bin 48. Du bist 48 ja. Jahre alt, aha. Und im Hintergrund ist auch noch die Gabi und die ist 53 Jahre alt. Ja, genau so ist so die ist Lage. Es. Was ist euer Thema oder dein Thema? Also ich war ja vor einiger Zeit schon mal bei dir auf der Sendung. Mhm. Und zwar war ich der Experte mit der 0190er Nummer. Ja. Und ich hatte da ja dann auch einen fürchterlichen Stress mit meiner Gabi. Bist du der Gerd, der während die Gabi in Kur war, also seine ganz Frau genau, in Kur ganz war, genau. ganz oft die 0190 angerufen hat? Ja, ja. In irre Rechnung hatte? Ja. Aber es ist nie sexuell was passiert? Genau. Aber die Gabi, das heißt, ich weiß jetzt, was die Gabi heißt, weil es hier steht, deine Frau hat das rausgekriegt und war damals tierisch sauer. So ist es. So war es, ne? Ja. Ich erinnere mich daran, gut sogar. Und ich muss jetzt sagen, dass in mir durch das Gespräch auch mit dir wieder ein bisschen die Sache aufgebrochen ist, auch von meiner Seite, und wir mittlerweile wieder glücklich zusammen sind, was ist ja schon daraus hervorgeht, dass jetzt Gabi neben mir sitzt ja. und ja, das ist ja wunderbar. Abrohr möchte. Jetzt sag mir nochmal, Gerd, wie viel Geld hattest du telefoniert in der Zeit? Das waren also schlappe zwei Riesen. Zwei Riesen in wie viel, eine guten Woche oder zwei Wochen? Ne, gute vier Wochen. Vier Wochen waren ja. es sogar, vier Wochen. 2000 Mark vertelefoniert ja. auf der 0190er. Du ja. hast mit den Frauen geflirtet, aber manchmal auch nur geredet. Nur ne? geredet, überwiegend, ja. Genau, es gab keinen Telefonsex. Nein. Und du hast dich auch nie mit irgendeiner Frau gesprochen. Nein. Getroffen. Nein. Und deine Frau war so wütend oder böse darüber, weil du das weil das hinterher aufgeflogen war, ne? Ja, weil ich im Grunde auch sehr unehrlich bei der ganzen genau. Sache war und dann erstmal noch versucht habe, eine ganze Zeit die Sache zu verheimlichen, obwohl eigentlich von vornherein klar war, dass es gar nicht geht, ne? Genau. Ich weiß nur, dass du ganz verzweifelt warst und dachtest, oh je, jetzt geht die Ehe irgendwie den Bach runter. Nicht Ehe, Die Freundschaft. Ja. Genau. Dieses ist offenbar nicht geschehen und nein, die Gabi nicht. Sitzt neben dir und du ja. gibst mir erstmal die Gabi. Ja, mache ich gerne. Genau. Ja, hallo Domian. Ja, Gabi, ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Da hatte ich einen Angsthasen damals hier an der Strippe. Ja. Meine Freundin ist völlig fertig mit den Nerven und meine Freundin will, wird wahrscheinlich die Beziehung beenden und ist ganz sauer und so weiter. Ja, ja, ja. Das war, also ich habe die Sendung nicht mitbekommen. Mhm. Ich guck dich öfter, mhm. und aber an diesem Tag nicht, sondern mhm. ich hatte dann mal mit dem Gerd gesprochen und er hat es mir erzählt, dass er bei dir angerufen mhm. hat und. Also bei mir sah das alles so anders aus. Ich war ja in einer Kur, ja. in einer Reha-Klinik, mhm. und ja, das war alles so wie immer und wir waren seit einem Jahr zusammen. Sehr glücklich, also das war ja einfach alles super. Mhm. Und ich kam dann zurück und der Gerd erzählte mir, also mein Telefon sei irgendwie defekt. Das sagte er mir schon, als ich noch in der Klinik war. Mhm. Und daher die hohe Telefonrechnung? Ja, ja, und das Telefon war dann abgeschaltet. Mhm. Mhm. Und also das war alles so, ich habe das als so mies empfunden, mhm. und so als Vertrauensbruch. Mhm. Weil er auch noch mit mir zusammen zur Telekom gegangen ist, weil ich wissen wollte, wieso mein Telefon ja. gesperrt ist und ich konnte mir das alles gar nicht erklären und die konnten mir das aber auch nicht. Erzähl uns doch nochmal, wie es aufgeflogen eigentlich ist. Es ist so aufgeflogen, dass ich dann so 10 Tage später nochmal zur Telekom ging und fragte, warum denn das Telefon jetzt nicht endlich freigeschaltet mhm. wäre. Mhm. Und dann wurde ich verbunden mit der Rechnungsstelle. Mhm. Und ja, die sagte mir dann, also es sind Telefonkosten in Höhe von, das war die erste Rechnung, 1950 Mark. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein, sag ich, da ist ein Versehen, das ist irgendwie, da sagte er, Moment, regen Sie sich nicht auf, ich guck noch mal. Mhm. Ja, und dann also stellte sich heraus, das war so, das war der Mittwoch, das war der 20. Dezember mhm. und sie sagte, die Rechnung ist auch raus. Ich bat dann um Kopien und da sagte sie mir auch, das schickt sie mir. Und ich bin dann erstmal zu einer Freundin und dann bin ich nach Hause. Und ich habe noch nie irgendwie Sachen vom Gerd, also so nachgesehen. Mhm. Und dieser Gedanke allein, dass er das wirklich, also sowas mhm. getan haben mhm. könnte, das hat mich so entsetzt. Ich war völlig fertig. Mhm. Ja, und dann habe ich die Rechnung in seiner Lederjacke gefunden, mhm. die an der Garderobe hing. Und da ist für mich irgendwie eine Welt zusammengebrochen. Und auf der Rechnung stand dann auch, dass das 090er-Nummern waren. 090er-Nummern, mhm. ja, überwiegend. Und als ich dann sah, wie oft auch am Tag, also er hat wirklich Tag und Nacht, wenn er Zeit hatte, angerufen. Nur telefoniert. Ja, das hat er mir ja auch erzählt. Nur angerufen. Kannst du das verstehen, was da mit ihm, welcher Teufel ihn da geritten hat? Ja. Also erst habe ich ja gedacht, es waren Sexnummern. Mhm. Und deswegen, also ich habe ihn auch am gleichen Abend noch rausgeschmissen. Mhm. Also das war für mich, weil die Beziehung nicht mehr tragbar mhm. und. Ich kann das in der Weise nachvollziehen, weil ich ihn ja auch ein bisschen kenne, obwohl ich mhm. gedacht habe, in dem Moment, ich kenne ihn gar nicht mehr. Also er wollte eigentlich nur reden. Ne? Er wollte nur mhm. reden. Er wollte nur mhm. reden, und zwar das auf eine Art und Weise, ohne was mhm. von sich preiszugeben, also irgendwie um seine eigene Leere zu füllen. Deine eigene Leere zu füllen, die Einsamkeit, das Alleine sein. Hat es dir dann doch noch Überwindung gekostet, das zu verzeihen? Also dieser Akt, sage ich mal, Akt in Anführungszeichen, mhm. das nicht, weil er mir ja auch hinterher sagte, es war kein Sex und mhm. irgendwo, ich glaubte ihm, also mhm. mein Gefühl sagte mir, das ist so. Ich saß ja hier und sagte, das kann doch nicht sein, du musst doch zumindest einen kleinen Telefonsex-Quickie, muss doch gelaufen sein. Nee. Nein, sagte er, auf keinen Fall nichts. Ja. Nee, das glaube ich also, auch. Also, eigentlich umso schöner, umso besser, dass sich jetzt wieder alles eingerenkt hat. Und wenn wir so ein kleines bisschen haben dazu beitragen können, freue ich mich sehr. Ja, und dann möchte ich noch sagen, dass die Beziehung jetzt also besser, intensiver, tiefer, offener ist als vorher. Weil wir haben also beide mit gewissen Sachen auch hinterm Berg gehalten. Ja. Wir haben so Wolke 7 geschwebt mhm. und wollten das aufrechterhalten. Mhm. Aber das, was wirklich eine Beziehung ausmacht, da sind wir irgendwo beide nicht dran mhm. gegangen. Und das ist jetzt umso intensiver. Na toll, na wunderbar. Liebe Gabi, Grüße an Gerd nochmal und euch beiden für eure weiteren vielen Jahre hoffentlich. Alles Gute und viel Spaß und viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 5678 111, mein heißer Draht hier ins Studio, in mein Live-Studio. Sandra, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Lubian. Ja, hallo, Sandra. Ja, und zwar hatte ich vor... 2 Wochen vor Weihnachten schon mal bei dir angerufen mhm. und hatte über das Thema aus Liebe wurde Hass gesprochen. Ja, sag mal noch inhaltlich ein paar Stichworte. Ich hatte darüber gesprochen, dass ich meinem Mann ein falsches Kind ins Nest gelegt habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch mhm. weißt. Ich weiß das jetzt, ja, es fällt mir ein. Mhm. Ja, mhm. und du hattest mir geraten, vor Weihnachten mit ihm darüber zu sprechen. Mhm. Mhm. Das habe ich getan. Ich habe eine Woche vor Weihnachten ihm das erzählt. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Das Kind ist wie alt? Jetzt 5 Monate. Das Kind ist 5 Monate alt. Mhm. Und du sagst vielleicht selbst aber ganz grob deine Geschichte, damit die Leute, die damals nicht dabei waren, das auch jetzt verstehen. Ich hatte mit so einem Line-Date. Mhm. Sollte eigentlich ein einmaliges bleiben. Mhm. Und es wurde ungefähr ein Jahr draus, was man eben halt nicht voraussehen konnte. Und da ist ein Kind entstanden. Mhm. Mhm. Und obwohl du mit deinem Freund, mit deinem Mann zusammen warst. Genau, mhm. genau. Und und ich habe ihm halt meinem Mann nichts davon gesagt. Genau. Und du hattest große Gewissensnöte, ne, im Dezember. Genau. Fünf Monate alt, die Kleine ist ein Mädchen, ne? Ja, genau. Und er war der Auffassung, es ist sein Kind. Ja. Und du weißt, dass es nicht sein Kind war. Genau. So, und jetzt, wie ist es weitergegangen, ne? Ich habe ihm das, wie gesagt, erzählt und... noch vor Weihnachten, ne? Eine Woche vor Weihnachten, Ja. Mhm. Weil ich dann doch die gewisse Angst hatte, dass er es jemand von jemand anderem mhm. erfährt. Mhm. Und er hatte mir schon angesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und darauf hat er mich angesprochen und da habe ich ihm halt erzählt, dass er nicht der Vater von der Kleinen ist. Und darauf brach er in Tränen aus mhm. und hat mir... eine reingehauen sozusagen. Mhm. Und das hatte mich auf eine Art ziemlich geschockt und habe mir dann doch überlegt, warum hast du es jetzt gesagt? Mhm. Und daraufhin ist er aus der Wohnung gestürmt und hat sich wochenlang nicht gemeldet. Ja. Also er hatte sich dann Mitte Januar wieder bei mir gemeldet. Also Weihnachten alleine verbracht? Genau, mhm. genau. Und da war mir eigentlich bewusst, was ich getan habe. Also das war wirklich das schlimmste Weihnachten, was ich bisher erlebt habe. Und dann hat er sich nach ein paar Wochen wieder gemeldet. Genau, also das war Mitte Januar dann. Und wir haben dann ausgemacht, dass wir uns an einem neutralen Ort treffen, dass wir dann in Ruhe darüber reden. Und wir haben uns dann in einem Café getroffen, wo eben halt jetzt nicht die Wohnungslage da ist. Klar. Und ja, und dann habe ich ihm halt gesagt, warum ich es getan habe und halt alles erzählt, wie es passiert ist. Ja, und dann sind wir uns irgendwie nach der Zeit ein bisschen näher gekommen wieder und haben beschlossen, dass wir es nochmal versuchen. Aha, das heißt, ihr wohnt jetzt wieder zusammen? Jetzt momentan sind wir getrennt. Also es hat sich noch verschlimmert, würde ich sagen. Aha. Also er hat mich dann im Laufe der Zeit immer mehr geschlagen und hat mir das ständig vorgehalten und das fand ich dann... Also ihr seid dann nach diesem Gespräch in einem Café wieder zusammengezogen? Es hat eine Weile gedauert. Also er hat mich dann öfters besucht und irgendwann haben wir gesagt, wir versuchen es nochmal, weil uns doch unsere erste Tochter miteinander verbindet. Genau, und es gibt ja noch ein Kind. Ne? Genau, unser gemeinsames. Und darauf hatte er schon gesagt, ist das Kind denn auch wirklich von mir? Also da habe ich schon gedacht, dass es nicht seins ist. So, jetzt ist die Situation wieder eskaliert und er ist wieder raus. Ihr seid wieder getrennt jetzt im Moment. Genau, also ich habe die Scheidung jetzt eingereicht, weil er hat mich mehrmals wöchentlich wieder geschlagen und hat mir das, wie gesagt, ständig vorgehalten. So, hier sind gravierende Dinge passiert, seit Anfang Dezember, als wir miteinander gesprochen haben. Genau. Wie würdest du denn jetzt die Zeit beurteilen? Findest du eigentlich, wenn auch jetzt alles komplizierter geworden ist, das richtig, dass du es ihm gesagt hast? Ja, doch. Das schon. Weil irgendwann hätte er es sowieso erfahren. Und dann finde ich schon lieber jetzt, als wenn es zu spät gewesen wäre. Und nur weiß ich wenigstens, was ich falsch gemacht habe. Und ich bereue meine Fehler zwar sehr, aber... ich bin auch froh, dass es jetzt irgendwo zu Ende ist. Und, was ich ja auch sehr wichtig finde, darüber haben wir damals ja auch gesprochen, irgendwann wird jetzt ist dein Kind erst 5 Monate alt, irgendwann wird dein Kind auch fragen, wer ist der Vater? Genau. Und dem bist du irgendwann, musst du auch Rede und Antwort stehen. Genau. Und bist Rede und Antwort schuldig. Und jetzt kannst du klar sagen, so und so sind die Verhältnisse. Genau. Ja. Und daher bin ich auch ziemlich froh darüber, dass ich jetzt sagen kann, wer es ist. Ich meine, es wäre ja nun doch sehr schön, wenn ihr euch auf jeden Fall irgendwie arrangieren könntet, weil ihr tragt ja auch Verantwortung gemeinsam für das erste Kind. Ne? Ja, ich meine, mir hängt noch sehr viel daran, weil seine Tochter fragt immer nach ihm und es fällt mir dann doch schwer, ihn zu vergessen. Also, weil jeden Tag fragt sie, wo bleibt Papa? Und Wie alt ist die erste Tochter? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, weil ich das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm habe. Weiß der richtige Vater dieses Mädchens, weiß der eigentlich, dass es das Kind gibt? Ja, er weiß es. Also er hatte mir einen Tag nach der Entbindung gesagt, ich hätte das Kind abtreiben sollen. Er hätte es nicht gewollt. So war es, das hast du mir erzählt, ja. Und das fand ich dann doch ziemlich erniedrigend. Und da habe ich gesagt, ich behalte es und dabei bleibt es. Ohne dich kriege ich das Kind auch gut. Ja, und hast den Kontakt abgebrochen, ne? Er hat ihn abgebrochen, na gut. Genau. Aber du bist jetzt auf jeden Fall entschlossen, die beiden Kinder aufzuziehen? Ja, ich habe jetzt vor, wieder zu meiner Familie zu ziehen. Und sie haben mir jetzt die Hilfe angeboten und das werde ich jetzt auch wahrnehmen, weil hier kenne ich niemanden und hier hält mich nichts und daher habe ich gesagt, jetzt schluss ich sie weg. Also Sandra, auch wenn das jetzt alles sehr schwierig und kompliziert geworden ist, vorher war es ja nur auch äußerst kompliziert und schwierig. Ich finde es toll, dass du es gemacht hast und dass du den Mut gehabt hast vor allem. Davon bin ich bei mir selber überrascht, also dass ich es getan habe. Ich glaube, dass du wahrscheinlich zitternd da gesessen und gestanden hast, als dieser... Frag nicht, also ich hätte mich wirklich übergeben können. Also das war als der entscheidende Satz rauskam, ne? Ja. Ja, ja. Also ich habe recht gemerkt, wie mein Herz von Knie wieder nach oben gerutscht ist. Also es war wirklich erleichternd, muss ich sagen. So, jetzt wünsche ich, dass ihr euch in irgendeiner Weise wieder ein bisschen zusammenrauft. Ja. Um vielleicht irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Und ich wünsche dir jetzt für das, was du vorhast, auch wenn du zu deiner Familie zurückgehst und für die Zukunft deiner beiden Kinder und für dich alles Gute von Herzen. Dankeschön. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Danke. Alles Gute, wiederhören. Ja. Jetzt habe ich die Manuela hier. Manuela ist 29 Jahre alt. Hallo Manuela. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Manuela, weswegen rufst du an? Ja, über das Thema, was du so gerade angeschnitten hast im Fernsehen. Das ist schön. Jetzt höre ich endlich mal eure schmutzigen Worte. Ja, unsere schmutzigen Worte, wie soll ich das ausdrücken? Nein. Ich meine, das sind im Prinzip nicht so diese schmutzigen Worte, aber vielleicht ist es so andere schmutzige Worte. Für mich ist es teilweise, ja, ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass diese schmutzigen Worte fallen. Und ja, also wir reden jetzt über etwas, was dich anmacht, was dich antörnt. Ja, genau. Wenn du mit deinem Partner zusammen bist. Ja, genau. Ja? Kann man das sagen? Ist das, kann man das im Radio und Fernsehen sagen? Oder ist es zu krass? Ja, das weiß ich nicht, ob man das sagt. Sag's einfach mal. Wir sind ja unter uns hier. Ja, wir Bildschwestern. Wenn wir so zusammen sind, dann fallen halt schon mal so die Worte, was weiß ich, du Hure, ja, und ja. Das ist in Ordnung, da komme ich damit wunderbar klar. Ist das so, dass wenn ihr so richtig zugange seid, ihr beiden, und er sagt, du Hure, mach voran oder irgend sowas, macht dich das dann wirklich geil? Ja, doch. Das schon, mhm. Also es darf richtig beschimpfend quasi sein, ne? Gibt's noch ein anderes Beispiel? Nö, anderes jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, wenn er dann halt schon ein bisschen fester zupackt und so und dann so diese Worte kommen, das ist in Ordnung. Ich meine, jetzt unter normalen Umständen, also wenn ich dann, was weiß ich, morgens wieder ganz normal im Alltagsleben bin, ja, mit Kindern und so, also dann würde ich das jetzt nicht so damit bezeichnen. Ja klar, natürlich. Aber ansonsten, Also du bist, ihr habt Kinder, du bist Mutter? Ja, ich bin Mutter. Mhm. Ja. Von zwei Kindern. Von zwei Kindern, ja. Er ist selber Vater von drei Kindern, also wir haben insgesamt 5 Kinder. Aha, eine Riesenfamilie, also ja, letztendlich. Ja, genau, er ist geschieden, ich bin geschieden. Lebt ihr zusammen auch? Ja, wir leben zusammen. Hast du denn auch deine speziellen Worte für ihn, was du ihm sagst, damit er so richtig in Fahrt kommt? Ja, gut, also da gibt es dann halt schon sowas, je nachdem, wie diese Akt, sag ich mal, sich zuspitzt oder so. Und je nachdem, welche Praktiken wir ausüben, dann kommen dann halt schon so Sachen wie, was weiß ich, dass ich dann halt mal sage, du Schwein oder sonst irgendwas. Also bei euch geht's hochher, du Hure, du Schwein und... Da sind wir nicht im Normalleben, sag ich mal, ja. Also, nein, aber ich glaube, das ist normal. Ich glaube, dass die feinsten Leute sowas machen und es ist völlig in Ordnung, wenn das innerhalb der sexuellen Umgebung stattfindet, ist das, finde ich, das völlig in Ordnung. Und wenn es einem Spaß macht und dem anderen auch Spaß macht, umso besser, ne? Ja, so sehe ich das auch. Also ich meine, wir leben damit eigentlich relativ gut. Gibt es denn auch etwas, was du auf den Tod nicht hören kannst, wenn jemand beim Sex dieses oder jenes sagt? Ja, kommt drauf an. Also ich sag mal, er würde, glaube ich, nie irgendetwas zu mir sagen, was ich jetzt nicht auf den Tod ausstehen könnte. Nee, vielleicht hast du eine Erfahrung aus früheren Zeiten, wo Männer irgendwas zu dir gesagt haben und du lagst da und dachtest, oh Gott, das darf nicht wahr sein. Also wenn da so ein Racker ist... Abhaben konnte, das ist dann einer, wenn sich einer, was er sich rumgedreht hat, so nach dem Motto und so, ha, wir schlafen jetzt, Schatz, ja. Auf so einen Kram stehe ich absolut nicht. Also oder dieses Rumdrehen und so, jetzt ist gut, die Nummer ist jetzt erledigt und wir schlafen jetzt. Oder nach dem Motto, ich rauche nochmal eine Zigarette oder so, also auf sowas, nee. Oder vorher sagt, komm Baby, ich mach dir das jetzt richtig, ne? Sowas. Ja, und dann so total enttäuscht, so, ach, wie, das war's jetzt. Genau, ja. Ja. Schön, also wir wissen, was dir Spaß macht, Manuela, das freut mich und lass dich arg beschimpfen, damit du viel Spaß hast. Ja, klar. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Katja, 21 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, hallo Domi. Ja, Katja. Also mein Thema ist halt ganz anders. Nämlich? Also ich würde gerne mit dir, also ich nenne das jetzt einfach mal so, über das Phänomen Vater sprechen. Über das Phänomen Vater? Ja, also es ist für mich sozusagen, ich nenne das jetzt einfach mal so... Also ich lebe halt zu Hause, bin 21 Jahre alt und ich habe eine ganz, ganz, ganz schlechte Beziehung zu meinem Vater. Zu Hause heißt bei deinen Eltern? Ja, ganz normal halt noch. Ich bemühe mich zur Zeit um eine Ausbildung. Ja, bist du das einzige Kind? Ja, ich habe halt noch eine ältere Schwester, die lebt halt außerhalb. Aber die kriegt halt von der ganzen Sache mehr oder weniger jetzt eigentlich gar nichts mit. Also ich habe eine ganz schlechte Beziehung zu meinem Vater. Warum ist diese Beziehung so schlecht? Also ich liebe meinen Vater nicht. Also für mich ist mein Vater ein absoluter Unmensch. Das ist halt das, was mich irgendwie... Aber das ist ja krass, ne? Man sagt, er ist ein absoluter Unmensch. Ja. Da muss ja was vorgefallen sein. Sagt man ja, nicht einfach. Ja, ich auch. Nämlich? Also, ich schleppe das eigentlich schon seit mehreren Jahren mit mir rum. Und das hat eigentlich mehr oder weniger alles damit angefangen. Mein Vater, also ich war also 11, 12 Jahre alt, habe ich meinen Vater dabei erwischt. Also es war bei uns, meine Mutter hatte Geburtstag, wir hatten eine Party, habe ich meinen Vater dabei erwischt, wie er halt auf dem Küchentisch mit einer anderen Frau geschlafen hat. Und da gab es halt mehr oder weniger bei mir den Knackpunkt, weil ich habe meinen Vater immer mehr oder weniger so als heilig angesehen, wie man das halt als Kind tut. Ja. Meine Mutter ist halt, die hat mich gerufen, ich habe nicht reagiert, ist halt hinterhergekommen, das Haus war voller Gäste. Sie hat es auch gesehen. Da war natürlich zwischen meinen Eltern erstmal alles vorbei. Also sie haben sich aber nicht geschieden. Und Gott, wie dreist, mitten in einer Geburtstagsfeier auf dem Küchentisch. Ja, und das noch von meiner, das war der Geburtstag meiner Mutter. Also im Nachhinein habe ich erfahren, dass mein Vater meiner Mutter öfters fremdgegangen ist, aber meine Mutter halt immer ein Auge zugedrückt hat. Also, das war der Knackpunkt, wo die heilige Figur Vater zusammengestürzt ist. Ja, aber absolut, definitiv. Also das Bild werde ich nie in meinem Leben vergessen. Hat er dir denn dann in den nachfolgenden Jahren, hat er dich schlecht behandelt auch? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, das kam erst mit der Zeit, weil es hat noch andere Hintergründe. Also ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Also meine Mutter, also die hat mehr oder weniger gestreikt. Also sie hat sich um den Haushalt nicht mehr gekümmert. Das sah für mich mehr oder weniger so aus. Und das war halt jetzt ein Zeitraum, der zog sich über mehrere Monate hin. Und mein Vater war angeblich super viel arbeiten, auf Montagefahrt und ähnliches. Habe ich gedacht. Also ich war 12, 13 Jahre alt. Und das stellte sich aber alles ganz anders raus. Irgendwann in der Nacht. Also ich habe neben meiner Mutter gelegen im Schlafzimmer. Und mein Vater war angeblich arbeiten. Saß meine Mutter aufrecht im Bett und schrie. Sie schrie die ganze Zeit. Sie hörte mich auch zu schreien. Also für mich war das ganz merkwürdig, alles, weil ich habe die Situation nicht registriert. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen so schreien gehört. Ja, du hast die Situation auch nicht begriffen, ne? Ich habe sie nicht begriffen. So wie wir sie auch nicht begreifen. Warum hat deine Mutter geschrien? Meine Mutter ist super stark depressiv gewesen. Sie hatte, also das haben wir halt im Nachhinein erfahren, mein Vater kam nachts nach Hause. Fuhr meine Mutter daraufhin halt ins Krankenhaus und kam irgendwann halt nach 5 Stunden wieder, meint erstmal, ja, deine Mutter fährt erstmal in die psychologische Anstalt nach Düren für 2 Monate. Es war jetzt irgendwie so Verdacht auf Schizophrenie oder sowas ähnliches. Aber es stellte sich danach im Nachhinein heraus, dass meine Mutter sehr stark depressiv war. Und mein Vater hat mir in dieser Nacht gebeichtet, er wäre spielautomatensüchtig und dass er halt etwas auf uns zukommen würde. Also ich konnte das halt nicht einordnen, was er damit meint. Was ist auf euch zugekommen? Also, wir haben unsere Wohnung verloren. Mein Vater hat das Auto verkaufen müssen. Also hohe Schulden? Ja, super hohe Schulden. Die bis heute anhalten noch? Zum Teil noch. Wie hoch waren die Schulden damals? Oh Gott, insgesamt, jetzt denke ich mir, also auf 60.000, 70.000 Mark. Also, die Ehe hat er quasi kaputt gemacht? Ich sage es jetzt mal, er hat die Ehe kaputt gemacht. Mein Vater ist sowieso schon immer ein sehr dominanter Mensch gewesen. Meine Mutter hat er immer unterdrückt. Also ist denn, Katja, wir machen mal einen Sprung jetzt mal in die Jetztzeit. Deine Mutter ist mit ihm ja jetzt noch zusammen. Ja, natürlich. Da kann man natürlich auch immer fragen, warum tun die Frauen sich das an und warum hat sie nicht irgendwann gesagt, ich lasse mich von ihm scheiden? Das ist es eben. Meine Mutter ist das ist so bewundernswert an ihr. Ich habe immer meinen Vater für diesen starken Teil der Familie gehalten. Das ist aber nicht so. Meine Mutter kam aus dem Krankenhaus wieder, die war noch immer super schwer depressiv, nahm starke Medikamente. Sie setzte sich mit mir hin und meinte zu mir, Kind, das geht nicht mehr so, ich werde was unternehmen. Sie hat meinem Vater ein Ultimatum gestellt, meinte so, Kind, das geht nicht. Du ziehst unsere ganze Familie in Dreck, das Kind hat nichts zu essen. Also ich war runtergehungert auf knapp 35 Kilo. Aber dieses Ultimatum hat nichts genutzt. Mehr oder weniger schon. Also meine Mutter ist zum Sozialamt gegangen, Schuldenberatung, hat alles geregelt. Und mein Vater hat zwischendurch immer noch gespielt. Sie hat ihn kontrolliert. Also sie ist immer hinterher gefahren, egal wo er hinterher gefahren ist. Hat bei der Firma gesagt, hört mal, gib dem Mann kein Geld mehr, ist zur Bank. Das heißt, sie hat sich richtig reingehängt, aber sie hat keinen Schlussstrich gezogen. Mehr oder weniger bis heute nicht. Also meine Mutter ist heute eigentlich immer noch sehr schwer krank. Ist denn dann andere Krankheiten dazu. Ist der Vater heute immer noch spielsüchtig? Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Er spielt nicht mehr, wenn er kein Geld hat. Wenn er Geld hat, dann zittert meine Mutter und bangt irgendwie, dass er irgendwo sitzt und spielt. Und das hatten wir ganz krassen Vorfall vor 3 Monaten. Und das ist das, was mir so ans Herz geht, weil ich ihm sehr, sehr vertraut habe, dass er halt nicht mehr spielt. Und vor 3 Monaten, mein Vater ist Diabetiker, hat sich jetzt herausgestellt. Ja, was ist er? Diabetiker. Hatte er halt Urlaub gehabt und meine Mutter war halt arbeiten und hat die Gelegenheit genutzt, ist zur Bank gegangen, hat Geld abgehoben, hat gespielt, meine Mutter hat nichts davon gewusst und nach einer Woche guckt sie halt auf den Kontostand, waren halt 3000 Mark Schulden. Scheiße. Ja. Hat meine Mutter natürlich wieder gesagt, bei der Bank, sperrt mir das Konto, kam nach Hause. Und ja, mein Vater hat halt so reagiert, hat sie auf den Boden geworfen, sie mit dem Messer bedroht und solche Sachen halt. So, jetzt sage ich nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Es drängen sich mir wirklich jetzt 2 Fragen auf. Einmal die Frage, ich formuliere sie nochmal, warum in Gottes Namen ist diese Frau, sprich deine Mutter, bei diesem Mann noch? Warum? Zweite Frage, warum bist du noch in dieser Familie in der Nähe des Vaters, den du so offensichtlich hast und mit dem dich nur letztendlich jetzt auch noch Aggression und Spannung verbindet? Warum? Also meine Mutter ist, wie gesagt, ich habe mit ihr darüber gesprochen, sie kommt von ihm nicht los, das ist es eben, sie schafft es nicht. Ja, dann sollte sie sich vielleicht, und du kannst ihr dabei helfen, du bist eine junge Frau. Aber ich muss dir ganz ehrlich, Domian, sagen, das ist eine Sache zwischen meinen Eltern. Also ich habe nicht dieses Recht, ich habe es versucht. Ich habe versucht, meiner Mutter, wie gesagt, vor 3 Monaten, als dieser Vorfall halt war, der war sehr krass, habe ich gesagt, Mama, lass dich scheiden, das geht nicht, ich helfe dir, lass uns zusammenleben. Aber sie macht es nicht. Klar, letztendlich kannst du sie dazu nicht zwingen. Du kannst es ihr anbieten, du kannst sagen, das und das und das würde ich dir helfen, aber du kannst sie nicht, das ist schon richtig. Aber warum bist du noch da? Also ich bin noch da aus dem Grunde, das ist nämlich super makaber und super merkwürdig, das verstehe ich an der ganzen Sache nicht, darüber könnte ich fast heulen. Also, wie gesagt, ich sag immer, ich hasse meinen Vater, was weiß ich was, aber auf einer Seite, er tut mir so schrecklich leid. Er kommt von der Sache nicht los. Aber hört dich da nicht gerade auch vielleicht noch so was Pragmatisches daraus? Du machst eine Ausbildung und du hast keine Kohle irgendwie. Daran, ich muss ganz ehrlich sagen, davon will ich es nicht unabhängig machen. Ich könnte zum Jugendamt gehen, könnte sagen, hört mal, ich habe ein Problem. Und ich habe mit aber meinem du, Vater. Aber du hilfst deinem Vater ja auch nicht, wenn du da weiter wohnen bleibst. Ja, natürlich nicht. Vielleicht wäre es für dich selbst, für dein eigenes Gefühl, für dein eigenes Leben wirklich besser, erstmal auf Distanz zu gehen. Vielleicht auch, um eine bessere Position, eine glaubwürdigere Position deiner Mutter gegenüber vertreten zu können. Du bist eine junge Frau von 21 Jahren, du musst nicht mehr zu Hause wohnen. Ja, das Problem ist halt noch an der ganzen Sache, ich habe seit einem Jahr einen Freund, der mir mehr oder weniger eigentlich dieses Verhältnis zu meinem Vater verdeutlicht, wie schlimm das eigentlich ist. Weil mein Vater hat mich nie irgendwie unterstützt. Ich habe mein Abi gemacht, meinte mein Vater, toll, ich habe irgendwie Führerscheinprüfung nicht bestanden, hat mein Vater mich ausgelacht. Der hat mich nie bei irgendwas unterstützt. Und mein Freund ist Deutscher. Ich muss dazu noch erwähnen, wir sind Polen. Wir leben halt schon hier halt seit längerer Zeit. Und mein Vater ist absoluter Rassist. Er hasst Schwule, er hasst Schwarze. Und ich komme mit diesem Mann einfach nicht auf einen Nenner. So, und ich möchte halt weg. Ich möchte einfach nur weg. Dann bitte geh. Ja, werde ich halt auch machen. Dann bitte ich geh. Ich habe halt ein bisschen Angst auch um meine Mami. Ja gut, aber du kannst deiner Mutter wunderbar verbunden bleiben. Du musst ja nicht 500 Kilometer entfernt dich niederlassen. Ja. Aber ich finde wirklich, also es deutet ja nur alles darauf hin, was du gesagt hast, dass du nur raus willst auch, dass dir nur der letzte Mut noch fehlt. Ja, es fehlt mir wirklich der Mut. Vor allem meine Schwester, die stellt sich da auch ein bisschen gegen, weil sie sagt immer, ja Mama, die verlässt ihn sowieso nicht. So ein Blödsinn erzählt ihr dann halt. Also, weil meine Schwester hat ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Vater als ich. Ich finde, dass du das machen solltest. Und ich möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht ganz hilfreich sein könnte, wo du so sehr verwurzelt und verstrickt in dieser ganzen Geschichte bist. Also ich komme allein, das ist mir auch, das fällt mir schwer hier zu sagen, aber ich komme, habe ich das Gefühl, ich bin halt irgendwie, ich bin von meinem Vater, das sage ich jetzt ganz krass mal, einfach so unterdrückt worden, sehr, sehr viele Jahre lang, mach dies, tu das, das darfst du nicht tun. Ich habe immer alles Mögliche getan, um es diesen Menschen recht zu machen und ich krieg es einfach nicht mehr zurück. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen, da rauszukommen. Du legst bitte auf und meine Psychologin, das ist eine neue Kollegin, die heißt Anna, die ruft dich gleich zurück und dann könnt ihr beide in Ruhe darüber reden. Ja. Ich wollte mich bei dir nochmal sehr dafür bedanken, weil es ist wirklich etwas, ich habe jetzt über etwas gesprochen, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe und es tut sehr gut, also es ist richtig gut. Das ist vielleicht der erste Schritt, Katja, da rauszukommen. Also wir melden uns gleich wieder und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. 1.38 Uhr und 13 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 39 und 19 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Und ich würde gerne, das habe ich ja gerade schon gesagt, wissen, wie ihr euren Partner im Bett heiß macht. Also ich meine verbal, mit Worten. Welche Worte sagt ihr und welche Worte machen euch richtig an? Die eine Frage. Die andere Frage, welche Worte oder welche Sätze turnen euch völlig ab, wenn jemand im Bett gerade anfängt und dann so einen Satz sagt, dann denkt ihr oder sagt ihr, mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Also, so erotische Begriffe und vielleicht auch so schmutzige Worte oder so, was man so schmutzig nennt. Das möchte ich gerne von euch wissen. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Olaf ist hier und Olaf ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Olaf, dein Thema. Ja, ich wollte mich eigentlich bei dir bedanken, weil ich habe schon mal so vor circa anderthalb Jahren bei dir angerufen. Mhm. Und wir hatten halt das Problem, dass wir vier Freunde sind und wir kennen uns halt schon ziemlich lange aus der Schule und wir haben vieles zusammen durchgemacht und zusammen Spaß gehabt. Ja, und wir hatten damals halt das Problem, dass wir ziemlich Lust aufeinander hatten, auch mal zu viert. Mhm. Und mal vielleicht auch mal zu viert das im Bett auszuprobieren. Ja, und also mit euren Freundinnen? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Oder mit den nur für ihr vier Jungs? Nee. Also Daniel und ich, wir waren halt befreundet und mit unseren beiden Freundinnen. Das waren Mirella und Yvonne. Mhm. Ja. Ja, genau. Und ja, dann haben wir uns überlegt, dass wir mal bei dir anrufen und mal dich darüber befragen. Ja, und du hast uns halt den Tipp gegeben, das mal einfach mal auszuprobieren, dass man halt nichts falsch machen könnte. Ja, und dann haben wir das eigentlich echt tatsächlich, also es hat noch ein bisschen gebraucht, so ein halbes Jahr ungefähr, aber dann haben wir das halt mal ausprobiert und es war eigentlich ziemlich toll, ja. Also ihr vier Hübschen habt dann zusammen Sex gehabt. Ja. Und habt euch mit schmutzigen Worten beschimpft? Nein, das natürlich nicht. Nein, nicht mit schmutzigen Worten. Also, nein, es war also, wobei man auch sagen muss, also, dass die beiden Kerle und die beiden Frauen also nicht zusammen waren halt. Also ein traditioneller Vierer. Genau, traditioneller Vierer. Genau, also ganz klassisch. Aber habt ihr denn auch getauscht dann? Das schon? Ja, ja, das, das schon. Auf jeden Fall, ja. Aber ihr beiden Jungs habt nicht miteinander und die beiden Mädels auch nicht miteinander. Nee, das nicht. Aber der Reiz war halt auch mal Partnertausch und. Mhm. Ja, und du kennt ihr euch ja so lange, ne? Schon. Ja. Ist das nicht ein ganz seltsames Gefühl, auch jetzt so für dich gewesen, dann mit der Freundin deines besten Freundes quasi, dann in Anwesenheit deiner Freundin Sex zu haben? Ja, irgendwie, auf der einen Seite war es schon ein bisschen komisch, weil man teilt ja halt auch seine Freundin nicht so gerne, aber irgendwie war da auch irgendwie der Reiz, der Gipfel war dabei und das war halt ziemlich toll. Fand das auf einem großen Doppelbett statt oder wo fand es statt? Ja, es war halt auf einem Bett, klar, es war nicht so ein Riesenbett, aber aber schielt man da nicht auch mal so ein bisschen dann rüber? Was macht der denn jetzt mit meiner Freundin? Ja, also das macht man schon ein bisschen. Das schon, ne? Ja, man. Würdest du sagen, dass dich das dann nebenan auch noch ein Pärchen zugange war und auch noch ein sehr gut bekanntes Pärchen, nämlich deine Freundin und dein Freund, hat dich das trotz vielleicht ein wenig Skepsis, aber dennoch auch stimuliert und noch geiler gemacht? Ja, irgendwie schon. Das auf schon, jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, das war auch von vornherein irgendwie klar, weil ich glaube, sonst hat man auch nicht die Lust dazu irgendwie. Ja, natürlich, ja. Habt ihr euch denn irgendwie ein bisschen was angetrunken? Oder? Ja, also beim ersten Mal auf jeden Fall. Vielleicht, da kann vielleicht, wenn du Lust hast, mit dem Daniel willst du mal sprechen? Ja, gerne. Gib mir Daniel. Dann kann vielleicht auch mal Okay, bis dann. Tschüss, Olaf. Ciao. Hallo Jürgen. So, das ist der andere. Hallo Daniel. Hallo. Also, ich habe jetzt schon einiges erfahren. Ja. Jetzt war gerade meine Frage, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob ihr euch so ein bisschen Mut angetrunken habt vor dem ersten Vierer. Vor dem ersten flotten Vierer. Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, vor dem ersten flotten Vierer hatten wir ziemlich cool einsitzen, ja. Cool einsitzen. Ja. Aber ja, also ich höre. Kann man ruhig ehrlich sein, wir haben uns davor richtig einen angetrunken. Hast weil wir wirklich länger darüber geredet haben. Ja. Nachdem der Olaf auch bei dir angerufen hat. Ja. Ja. Und, wir haben uns auch nie so richtig getraut, das war ja unser Problem. Aber sag mal, wie ist die Situation denn? Hat man da lange drüber geredet? Das ist ja eigentlich schon Lustkiller, ne? Dieses viele Reden darüber. Nee, eben nicht. Eben nicht, achso. Also nachdem wir bei dir angerufen hatten, beziehungsweise der Olaf, haben wir uns auch öfter darüber unterhalten und haben uns gefragt, ob wir mal ausprobieren sollen und so. Mhm. Also wir haben auch gegenseitig darüber gesprochen. Und das hat euch auch schon ein bisschen geil gemacht, das Reden darüber. Ja, richtig. Achso. Aber, dann, aber wir haben uns nie so richtig getraut, nüchtern. Ja. Und wo du gerade darauf zu sprechen kamst, wir haben uns dann beim vor dem ersten Mal quasi richtig eingegeben. Habt ihr euch dann habt ihr das richtig geplant? Heute Abend machen wir das oder ja, hat sich richtig, habt ihr geplant? Und dann haben wir Raclette gegessen. Aha. Ja, hört sich blöd an, aber wir haben dann richtig schönen Abend gemacht. Ja. Gemütlich zusammengesessen, wir vier. Und dann haben uns dann gut eingegeben und dann ist es dazu gekommen. Wie lange hat die erste... Wir vielleicht jahrelang hingearbeitet haben. Wie lange hat die erste Orgie denn gedauert? Habt ihr euch denn nett und nett gemacht, dass es schon lang war und sehr genussvoll? Oder war es weniger. Also das erste Mal war mit Sicherheit nicht so toll wie die darauffolgenden Male. So, ihr macht immer zu die Andeutung. Wie viel Mal ist es denn seitdem passiert? Also ich... Doch, sagen wir jede Woche oder was? Ja, ehrlich? Auf jeden Fall. Ehrlich? Ja, ist ehrlich, seitdem treffen wir uns auf jeden Fall regelmäßig. Ja, also ich würde nicht sagen jede Woche. Ja. Passiert auch mal... Zwei Wochen nicht, aber dann auch zwei, dreimal die Woche. Also, es ist ein richtiges, entspanntes Ritual schon geworden. Ja, richtig. Und richtig. Ihr habt alle Spaß daran. Ja, richtig. Und vor allen Dingen finde ich das super, dass die Beziehung dabei bestehen geblieben ist. Ja, fantastisch, wenn alle damit einverstanden sind. Ja. Habt ihr denn mittlerweile mal so ein bisschen in Bi-Richtung was ausprobiert? Dass die Mädels sich ein bisschen vielleicht auch streicheln? Was machen ihr Jungs und untereinander auch ein bisschen? Nee, so weit ist er noch nicht. Ist vielleicht der nächste Schritt dann. Ja, ich hoffe. Kann man ja mal ausprobieren. Ja, ich meine, kann man ausprobieren, aber... Muss ja nicht jedermanns Sache sein. Also ich denke mal, dass das bei uns nicht so rüberkommt. Na gut, aber ihr habt dann auf jeden Fall was gefunden, was euch allen Vieren Spaß macht. Ja, richtig. Ist ja eine tolle Sache. Ja, vor allen Dingen sind wir über dich da reingekommen. Ja. Fühl mich sehr geehrt, Olaf. Nein, deshalb wollten wir uns eigentlich bedanken. Das ist sehr schön von dir. Esst ihr denn jedes Mal Raclette vorher immer noch? Nee, das ist albern. Nee, Quatsch. Und auch nicht immer Alkohol, ne? Auch nicht. Ist denn dann die Mädels da auch im Hintergrund? Ich höre da so ein Lachen. Ja, richtig. Wir sitzen hier genau in der Viererrunde. Gib mir noch ein Mädel nochmal. Wen willst du ansprechen? Die Mireille oder die? Ist mir egal, welche will, welche gerne möchte. Ich gebe dir Antwort. Ja, tschüss Daniel. Ja, ciao. Hallo Jürgen. Mit wem spreche ich? Mit Tina. Warst du denn eine, die von Anfang an direkt dafür war oder hast du gebremst? Also ich... Ja, es war halt am Anfang... Ich hatte halt... Wir kannten uns schon sehr lange und ich hatte halt wirklich Angst davor, dass die ganze Freundschaft dadurch zerbricht. Und es ist halt alles super gelaufen. Ich bin auch total froh. Du bist die Freundin von Daniel oder von Olaf? Von Olaf. Mhm. Ja. Und hast dann auch gesagt, okay, dann versuchen wir das halt mal. Ja, wirklich auch unter Alkoholeinfluss war das wirklich alles leichter. Überhaupt, wart ihr beiden Mädels eher so die ein bisschen gebremst haben und vielleicht Bedenken geäußert haben? Oder kann man ja, das... Ja, ehrlich gesagt, am Anfang schon. Ja. Aber mittlerweile muss ich zugeben... Nee. Mittlerweile lasst ihr die gar nicht mehr in Ruhe, die Jungs. Nein, auch, also es ist so, das wissen die Jungs ehrlich gesagt noch gar nicht so, aber... sag es jetzt, wie aufregend. Die Yvonne und ich, wir, haben da auch schon zu zweit mal ein bisschen was ausprobiert. Nein. Ist es wahr? Ja. Und das wissen die beiden nicht? Die hören das gerade jetzt hier zum ersten Mal? Ja, ich meine, wir haben schon mal sowas angedeutet, aber so, was ich gerade bei den beiden rausgehört habe, scheinen die das ja nicht richtig mitzukommen. Also ich habe gehört, dass Olaf und Daniel auch schon mal miteinander was gemacht haben. Nein, das ist, nein, ist ein Scherz jetzt. Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen. Nein, das nicht. Ja, aber das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe, ne? Ob ihr vielleicht in diese Bi-Richtung auch mal ein bisschen gehen wollt. Ja. Nun habt ihr das schon mal ausprobiert, ihr beiden? Ja, ansatzweise. Also und war's denn nett? Ich fand's nett, ja. Nein, jetzt wäre ich ja gerne ein Mäuschen bei euch gleich, was da gleich gesprochen wird, wenn das Gespräch zu Ende ist hier. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was da auf mich zukommt, wenn ich mir die Gesichter so angucke. Jetzt muss ich nochmal mit Daniel reden. Gibst du mir den Daniel nochmal? Ja, Tina, tschüss. Jürgen. Daniel, hat es dich gerade erstaunt und sehr verwundert? Also soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich bin ein bisschen schockiert. Schockiert, im negativen Sinne? Ja, also ich hätte da ehrlich gesagt noch nicht mit gerechnet. Ja, ist das jetzt sehr ernst, dass du auch so ein bisschen das Gefühl hast, dass deine Freundin fremdgegangen ist? Ja, also eigentlich hätte ich da mit dir rechnen können. Mhm. Sag mal, wenn man so einen Vierer eingeht, sag ich mal, dass da irgendwie Gefühle rüberkommen oder so. Mhm. Naja, vielleicht. Weil du hast ja gerade auch gefragt, ob wir schon mal, oder du hast ironisch gesagt, dass wir schon mal was hatten. Ja, genau. Aber ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt gesagt habe. Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Also wir hatten in der Richtung nämlich noch gar nichts. Nein. Und deshalb war ich gerade wirklich ein bisschen geschockt. Und aber vielleicht im Olaf jetzt genauso. Vielleicht solltet ihr genau jetzt, wenn wir hier aufgehört haben zu sprechen, da in Ruhe mal drüber reden. Wobei ich glaube, der Tipp letztes Mal von dir wäre auch nicht so schlecht. Ich sehe schon, das endet gleich in einer Orgie, wenn ich jetzt hier auflege. Ja, nein, wer weiß. Aber Olaf, es ist ja okay, dass sie es jetzt gesagt hat. Daniel, entschuldige. Ja. Dass sie das jetzt gesagt hat, ist ja schon mal ganz nett. Und jetzt redet da mal offen drüber. Und ihr habt so viele tolle Sachen jetzt miteinander gemacht, dann werdet ihr das auch noch hinkriegen. Und seid jetzt mal nicht verletzt oder traurig. Das wird schon klappen. Also, schönen Gruß an die anderen nochmal von Herzen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Und viel Spaß euch allen. Ja, okay, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Na, da würde ich aber gerne doch jetzt mal zuhören noch. Oder vielleicht sogar zugucken. Na, nein, natürlich nicht. Silke, 25 Jahre, guten Morgen. Hallihallo. Silke. Hallo. Ja. Ja, ich wollte was sagen zu dem Thema. Halt. Was du von... Ich, bitte? Ja. Nein, ich wollte gerade raten, zu welchem Thema du was sagen wolltest. Ja, aber warte. Ja. Nee, es ist ein bisschen rausgerutscht jetzt schon. Ich glaube, zu meinem Thema, zu dem ich aufgerufen habe. Genau, ja. Ich höre es nämlich in der Stimme schon. Echt? Dass, ja, dass du gerne über sowas sprichst. Oh. Ja. Also, wie lässt du dich denn gerne beschimpfen? Also ich lasse mich gerne beschimpfen als Schlampe zum Beispiel. Als Schlampe? Ja, genau. Du Schlampe. Hure ist mir, glaube ich, nicht so. Ja. Ist zu hart schon? Ja, hart. Ja. Einfach vom Wort alleine, ja. Glaube ich, ist es härter als Schlampe. Schlampe ist, hat noch ein bisschen sowas Nettes, ne? Die ja, Schlampe ein bisschen mehr noch, hat auch ja. Ein bisschen was vom Kompliment, ne? Mhm. Also das muss so richtig mitten im knallharten Sex, wenn der Freund da sagt, du Schlampe. Mhm, aber auch nur der Freund, also es dürfte nicht in einem One-Night-Stand, ne? Obwohl, also, weiß ich nicht. Naja, wer weiß. In einem One-Night-Stand, also das muss schon dann, da muss einfach was da sein, dann richtig irgendwie so, ja. dass das dann auch passt. Zu welchem, was ist der optimale Zeitpunkt, wo man Schlampe zu dir sagen sollte? Kurz oder während des Orgasmus? Während des Orgasmus, ist kurz vorm Orgasmus oder eher im Vorspiel? Während des Vorspiels schon, ja, um damit heiß zu machen. Auch, damit, ja. damit du in Fahrt kommst. Mhm, genau. Schlampe, das ist doch schon mal schön. Noch was? Genau. Bitte? Noch was? Ja. Nö, also Schlampe ist ja, schon ganz doch, gut. Es gibt doch, ich meine, das kann ich jetzt so im Moment gar nicht sagen, glaube ich. Flüstermarkt. Was halt passiert, also ich will da auch nicht sagen, du musst das und das zu mir sagen. Nur so komme ich oder so. Nee, nee. Und dann muss ich sagen, was ich bei mir auch festgestellt habe, ist, also sowas gibt natürlich nur, wenn der Sex eine härtere Gangart hat. Ja. Und das brauche ich eigentlich nur dann, wenn es mir nicht so gut geht. Wenn ich einfach schlecht drauf bin und hab Sex, dann hätte ich es gerne ein bisschen härter. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich irgendwo meinen seelischen Schmerz damit irgendwie ein bisschen wegbekomme. Interessante irgendwie. Theorie, ja, kann sein. Mhm. Auch dich andersrum gefragt, was sagst du zu deinem Freund? Hast du einen Freund im Moment? Nein, habe ich im Moment aber nicht. Aber wenn du mit jemandem sehr eng zusammen bist, nee, das kommt natürlich darauf an, mit wem du zusammen bist, ne? Wie, was der mag. Oder gibt es Sachen, die du gerne einem Mann sagst, in einer sehr erotischen Situation? Ja, also wenn es jetzt in diese Richtung geht, dass man dann gerade einen härteren Sex hat, dann würde ich zum Beispiel, oder sage ich zum Beispiel, geile Drecksau, zum Beispiel sowas. Ja, doch. Also, das kommt natürlich auch drauf an. Also sowas würde, glaube ich, bei einem One-Night-Stand auch nicht so gehen, weil man sich ja gar nicht so kennt. Ja, wie weit kann man da gehen? Ja, oder vielleicht gerade dann, ich weiß gar vielleicht nicht. Vielleicht gerade dann, das kann sein, ja. Mhm. Also Schlampe war das bei dir und vorhin von Manuela, und ich weiß gar nicht, das war es die Hure. Danke für deine offenherzige Auskunft und auch, dass bald wieder jemand so richtig schön Vollschmackes Schlampe zu dir sagt, ne? Mhm. Wünsche ich dir. Das wünsche ich mir das, ich weiß gar nicht, ob ich mir das wünsche. Ja doch, das bedeutet ja, dass du wieder einen Freund hast, oder möchtest du keinen Freund haben? Ja, doch. Da eine Liebe hat, ne? Und guten Sex. Und bei gutem Sex fällt halt das Wort Schlampe. So meinte ich das. Und ich meinte aber vorhin, dass ich das eigentlich nur dann brauche, wenn es so gut geht. Ach so, generell. Das sollte also eigentlich immer gut gehen und deswegen brauche ich es eigentlich nicht wirklich. Nee, dann nehme ich das wieder zurück, ja. Wenn alles du so klar, generell danke meinst. Dir. Tschüss. Mach's gut, ja, ciao. Jetzt haben wir einen Menschen, der heißt Shane. Ja. Der Mensch ist männlich. Ja, das stimmt. Das steht hier nämlich auf meinem schlauen Computer. Und der männliche Shane ist 26 Jahre alt. Ja, das stimmt. Und Shane klingt sehr nach Sex. Stimmt das? Es klingt nach was? Nach Sex, oder? Nach Sex. Ja. Ja, also es geht darum, also was Leute sagen beim Sex und so. Also ja. Ich rufe wegen dem Thema an. Und ja, es geht darum, also ich und meine Freundin, wir machen gerne also Tiergeräusche. Also statt etwas ja Schmutziges zu sagen oder so, wir machen gerne Tiergeräusche. Zum Beispiel? zum Beispiel, also ja, hauptsächlich große wilde Katzen. Also hauptsächlich Tiger und so. Aha. Also, aber nicht ausschließlich, ne? Also, nein, das hatte ich auch gar nicht gedacht. Nein. Also Tiger, das heißt so ein Fauchen oder wie? Mach mal. Ja, okay, es geht ja so. Also wie, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Also, Ja, also das macht uns eigentlich beide an. Also es kann ja vor dem Sex sein oder während auch ein bisschen explosiver oder so. Kann es auch schon mal passieren, dass ihr euch anbellt? Dass wir was? dass ihr bellt. Oh, bellt, nee. Nein, das nicht. Was weniger. Vielleicht sonst ein anderes Tier noch? Was machen denn Tiere, große Tiere? Was macht ein Kamel? Eigentlich ja, aber das ist mehr eine Känguru Sache. Also ich meine, Känguru, wir nennen uns ja viele Tiere. Also wir sind viele Tiere füreinander, weißt du? Und ja, meine Freundin ist auf jeden Fall ein Känguru für mich. Und ab und zu ein Kamel und so. Ne? Aber weniger Kamel, aber... Ja, auf jeden Fall viele Tiere. Also hauptsächlich macht ihr diese Tiergeräusche nach und in erster Linie ein Fauchen, so wie ein Tiger. Und das turnt euch beim Sex an. Ja. Interessant, habe ich nie gehört, ja. Ja, und währenddessen, also beißen wir einander ein bisschen. Mhm. Ja. Das heißt, ihr kratzt euch sicher auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Der Rücken deiner Freundin ist nach wildem Sex gerne zerkratzt. Ja, ja. Mhm. Oder dein Rücken ist zerkratzt von der Freundin? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es kommt drauf an, also nicht immer, nicht ständig, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann danke ich für die Auskunft. Schön. Ja. Schönen Grüße an die Freundin. Danke. Tschüss. Tschüss. Von Shane jetzt zu Sven. Und Sven ist 33 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja. Irgendwie höre ich dich ganz schlecht. Ja, das kommt schon. Hi, erzähl mal. Um was geht's? Ja, das geht um die, also erstmal muss ich sagen, also jedem das Seine. Ich verstehe das schon, wenn irgendjemand auf irgendwelche bösen Wetter im Bett steht oder Schlampe oder sonst was. Aha, wir reden auch über das Thema. Dann, bitte? Wir reden auch über das Thema. Ja, ja, ich weiß. Mhm. Nur mein Erlebnis war da nicht so prickelnd. Also ich habe meine Ex-Frau kennengelernt, war fürchterlich verliebt, ganz, ganz fürchterlich. Sind wir eben halt essen gegangen, wie das so ist, das erste Date, dann gehst du essen. Und irgendwann sind wir auch im Bett gelandet und dann sagt sie plötzlich zu mir, fick mich im Bett, und da ging man mir also absolut gar nichts mehr. Das sagte sie zu dir? Das sagte sie zu mir dabei und dann war Feierabend, dann war Schluss. Warum fandst du das unangenehm? War das zu vulgär? Das war mir nicht nur zu vulgär, das war also, weiß ich nicht, ich finde das völlig daneben. Ich war total verliebt und hat das eher so mit Gefühl gesehen. Und ja, es war so ein Kontrast, auch wenn man verliebt ist und in einer romantischen Stimmung. Und wenn man dann so einen krassen Begriff irgendwie vor den Kopf geknallt kriegt, ne? Verstehe ich, ja. Genau, das ist es eben. Also ich meine, wenn ich einen One-Night-Stand habe und sowas, dann ist mir das eigentlich völlig scheißegal. So, jetzt hat die das zu dir gesagt da im Bett. Wie war die Situation denn dann? Ist da nichts mehr gelaufen zwischen euch beiden? Da ging gar nichts mehr. Da ging das also gen Süden und da war nichts mehr. Da war Schluss, Ende aus. Gen Süden? Da wurde auch ein bisschen gekuschelt und ja, ob du das glaubst oder nicht, das ist so. Gen Süden ist auch ein schöner Ausdruck. Ja. Wie hat sich das denn mit der Frau denn dann weiterentwickelt? Ja, weiterentwickelt, also ich war auch wirklich traurig, ob du das glaubst oder nicht. Mhm. Ich war also echt total verletzt, weil ich gedacht habe, dass sie das merkt, was ich für sie empfinde in dem Moment. Und aber ihr seid nie zusammengekommen? Oh doch, sicher, wir waren 7 Jahre lang zusammen. Weil du gerade gesagt hast, deine Ex-Frau, ne? Ah ja, wir sind jetzt... Ganz genau, ja, okay, wir sind jetzt seit 2 Jahren getrennt. Aber das hat sie dann nie wieder gesagt in all den Jahren? Es hat sich nie wiederholt, nein, natürlich nicht. Hast du ihr das eigentlich irgendwann mal erzählt, dass du das ja unpassend... Ah, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe angefangen zu heulen, ich war total verletzt, weil meine Gefühle so derbe verletzt gewesen sind. So, jetzt das ganz zum Schluss, Sven, sag mir noch, gibt es denn einen Satz oder ein Wort, welches du wirklich sehr schön findest und dich anmacht beim Sex, wenn eine Frau das zu dir sagt? Nein, ich gehe da nicht mehr so. Also, du genießt ich finde, da muss man nicht viel sagen. Ich denke, man soll es einfach nur genießen. Man muss da nicht viel drüber reden, glaube ich. Also. Gut, ich danke für deinen Anruf. Die Sendung ist vorbei gleich. Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Ich danke dir auch. Tschüss. Gut, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, schön. Ciao. Hab noch einen schönen Tag, Jürgen. Ciao. Tschüss. So, Freunde, in der Technik war heute Nacht Gunter Papperitz und unser Thema morgen heißt Rache und Vergeltung. Was habt ihr aus Rache schon angestellt, aus Vergeltung, und wart ihr Opfer vielleicht eines Racheaktes oder einer Vergeltungsaktion? Ab 0 Uhr sind wir erreichbar unter der bekannten Telefonnummer und wir sind dann im Radio und im Fernsehen um Punkt 1 Uhr. Ich freue mich auf euch und wünsche eine gute Nacht und sage Ciao und Bye Bye. Bis morgen.